Damen und Herren, von Curtius zu Mommsen, von der griechischen Geschichte zur römischen, das ist die Thematik des heutigen Tages. Die beiden Beiträge des heutigen Vormittags stehen in zweifacher Hinsicht in Zusammenhang. Erstens liegt auf ihnen beiden der Schatten Mommsens. Und zweitens handelt es sich bei dem Korreferat von Frau Dr. Stahlmann, mit dem wir beginnen, und bei dem Referat von Herrn Professor Malitz, mit dem wir nachher fortfahren, durchweg um Resultate neuer Forschungen. Wir haben also auch heute das Privileg, im Finale Forschungsergebnisse, neue Überlegungen aus erster Hand zu erhalten. Das gilt schon für das einleitende Korreferat von Frau Dr. Stahlmann, die nach mehrjährigen Forschungen im Frühjahr dieses Jahres eine sehr umfangreiche und ertragreiche Dissertation Imperator Caesar Augustus, Studien zur Geschichte des Prinzipatsverständnisses in der deutschen Altertumswissenschaft abschließen konnte. Es handelt sich dabei um eine Untersuchung, die das wechselvolle deutsche Augustusbild von der Idealisierung eines Otto von Freising bis zu den vielfältigen Wertungen in der Gegenwart systematisch analysierte. Diese Arbeit ist der große Hintergrund für das Korreferat, das nun Frau Dr. Stahlmann über das deutsche Augustusbild des 19. Jahrhunderts halten wird. Danke. Ich muss vorweg sagen, ich habe also ein Materialpapier auch verteilt und zum Teil sind die Texte, die dort abgedruckt sind, in mein Referat eingeflochten und ich verweise dann jeweils darauf, wenn ich das vorlese. Und vorweg schicken möchte ich vielleicht auch noch, dass ich also die Tendenz der Gesamteinschätzung des Augustus betrachtet habe und nicht Spezialforschungen zum Augustusbild im 19. Jahrhundert. Überblickt man die Prinzipatforschung seit Ende des Zweiten Weltkriegs, so kann als ihre vorherrschende Tendenz herausgestellt werden, dass sie die monistische Konzeption vom Kaiser Augustus zu korrigieren bemüht ist. Das heißt, jene Vorstellung, nach der Augustus eigenmächtig und frei in seinen Entscheidungen den Prinzipat ganz nach seinen Plänen gestaltete. Eine derartige personalisierende Perspektive vernachlässigt das historische Bedingungsgefüge politischer Kräfte, in das der Prinzeps eingebunden war. Die Gipsfigur des Kaiser Augustus, wie Walter Schmidhenner eine solche Vorstellung einmal bezeichnet hat, ist freilich noch gar nicht sehr alt. Errichtet wurde dieses Denkmal erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts. Dessen Anfang zeigte dagegen noch ein gänzlich anderes Bild. Die verschiedenen Phasen des Wandlungsprozesses, in dessen Verlauf sich die Vorzeichen des deutschen Prinzipatsverständnisses in ihr Gegenteil verkehrten, werde ich im Folgenden skizzieren. Dabei lassen sich drei einander ablösende Phasen eines unterschiedlichen Umgangs mit jenem Herrscher feststellen, der die Res Publica Roms in eine Monarchie überführte. Erstens ein moralisch begründetes Augustus-Verdikt, zweitens ein politisch motiviertes caesaristisches Prinzipatsverständnis und schließlich drittens die wilhelminische Kaiser-Augustus-Verklärung. Zu 1. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war das Urteil über den Prinzeps Augustus noch ganz von der Aufklärung, das heißt von einer moralischen Bewertungsweise geprägt. Demonstrativ hatten die Aufklärer damit die Konsequenzen aus der Vereinnahmung des Augustus für die Sache des Absolutismus gezogen. Die Fürsprecher dieses Herrschaftssystems hatten den Vergleich des augusteischen Zeitalters mit demjenigen Ludwigs des 14. zum Topas werden lassen und damit in der langen Tradition christlicher Augustusverehrung den Prinzeps zum Sinnbild starker, persönlicher, mithin absoluter Macht erhoben. Dementgegen entwickelte die antiabsolutistische Kritik angesichts ihrer politischen Ohnmacht ein bürgerliches Tugendsystem, an dessen moralischen Kategorien die Herrscherpersönlichkeiten aller Zeiten beurteilt wurden. Montesquieu, Voltaire und Gibbon sprachen rigide Verdikte über den Prinzeps aus. Er war ihnen das Beispiel eines despotischen, hinterlistigen und grausamen Tyrannen, der die Römer in die Knechtschaft geführt hatte. In der deutschen Aufklärungsliteratur war die Stimme Christoph Martin Wielands die radikalste. Anlässlich seiner Übersetzung von Horaz' Briefen äußerte er sich 1782 abschätzig über den Prinzeps, wobei es ihm vor allem um die rätselhafte Charakterwandlung ging, durch die der feigherzige, undankbare, treulose, kaltblütig grausame junge Bösewicht später unter dem Namen Augustus zu einem guten Fürsten, einem allgemeinen Vater, einem wohltätigen Genius wurde, so die starken Begriffe Wielands. Dieses Rätsel konnte Wieland nur lösen, indem er Augustus zum heuchlerischen Schauspieler erklärte. Ich lese jetzt das Zitat ein. Augustus spielte also seine ganze glorwürdige Regierung durch nur Komödie mit den albernen Römern. Er war nur Komödiant, wenn er sich die unbeschränkte Herrschaft, die er schon besaß und nie im Ernst abzutreten Lust hatte, stückweise und nach unter allen möglichen legalen Titeln vom Senat und Volk aufzwingen ließ. Er war Komödiant, wenn er die Mäßigung eines Privatmannes affektierte und doch erlaubte, dass ihm Altäre gebaut und Tempel gewidmet wurden. Komödiant, wenn er einen bis auf die unbedeutendsten Kleinigkeiten ausgedehnten Respekt gegen die alten Gesetze und Formen spielte, denen er doch alle Augenblick mit Gewandtheit zu entschlüpfen wusste. Auch wenn Wieland nicht zur engeren Zunft der Geschichtswissenschaftler zu zählen ist, so hat es doch seine Berechtigung, ihn hier zu nennen, weil er in der nachfolgenden historischen Literatur des 19. Jahrhunderts häufig zitiert wird. Vor allem aber, weil sein Augustus-Verdikt über einen der großen Historiker des frühen 19. Jahrhunderts eine weitreichende Wirkung erzielt hat. Deutlich trägt nämlich Barthold Georg Niebuhrs Augustus-Bild die dunklen Züge der Wielandschen Beurteilung. Ich zitiere: Alles war eine große Rolle, die er mit großer Besonnenheit und Überlegung anlegte, mit großer Geschicklichkeit ausführte. Verstellung war seine ausgezeichnetste Geisteskraft. Zitat Ende. Selbst wenn Niebuhr eher als Wieland bereit war, die politischen Leistungen des Prinzeps zu würdigen, etwa wenn er durchaus anerkennende Worte für die augusteischen Verwaltungsmaßnahmen in Rom und den Provinzen fand, oder wenn er ihm unendliche Schlauheit zusprach, so belegte er Geist und Talent des Augustus mit der moralischen Kategorie der Niedrigkeit. Freilich war dies, nach Niebuhrs Meinung, die Signatur der spätrepublikanischen Epoche insgesamt. Es reizte ihn daher, eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dieser Epoche sowie mit der römischen Kaiserzeit insgesamt wenig. In der Entwicklung der Respublika zum Prinzipat sah Niebuhr lediglich das Ende eines durchgeführten Lebens und die Geschichte der Kaiserzeit war ihm, Zitat, als national- und politische Geschichte traurig und unerfreulich. Zitat Ende. Bekanntlich führte ihn sein von der damaligen Agrarfrage geprägtes Interesse in die frührömische Zeit, deren gesunde Bauerngemeinde er ebenso wie Salvini, Schwegler und Nitsch zum Vorbild erhob. Diese Zusammenhänge hat Javets in seinem 1976 erschienenen Aufsatz mit dem Titel Why Rome überzeugend dargelegt. Das Desinteresse an der römischen Kaiserzeit, zu dem sich Niebuhr ausdrücklich bekannte, und das gleich doppelt durch das aufklärerische Verdikt über Augustus und insgesamt die Kaiserzeit und die neue Hinwendung zur frührömischen Zeit begründet war, wirkte nicht zuletzt gerade durch Niebuhrs Beispiel fort. So werden im Folgenden Namen fallen, die heute weitgehend vergessen sind. Sie prägten gleichwohl das Augustusbild zwischen Niebuhr und Mommsen. So veröffentlichte Karl von Rotteck zwischen 1813 und 1818, er war Zeitgenosse Niebuhrs und führender Kopf des süddeutschen Liberalismus, erstmals seine später in 25 Auflagen überaus weit verbreitete allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Zeiten. Der Universalgeschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts verwandt, war die historische Darstellung aus der Feder des engagierten Kämpfers für Pressefreiheit und Aufhebung der Fronden von einem idealistisch-moralischen Impuls bestimmt. In seinem Abschnitt über den Nutzen der Geschichte gab Rotteck seiner Auffassung Ausdruck, dass die Geschichte aus einem trockenen Moralsystem ein lebendiges Gemälde handelnder Personen mache. Vor allem aber wecke die Geschichte zwei der wichtigsten Tugenden, nämlich die Liebe des Vaterlandes und der Freiheit. Was nun die römische Antike betraf, so endete wie für Niebuhr, auch für Rotteck, Zitat, das hohe Interesse der römischen Geschichte mit der Schlacht bei Philippi. Durch den Sturz der Freiheit war der Zweck des Triumvirats erreicht. Was blieb noch übrig, als dass die Räuber über der Teilung der Beute zerfielen und einer allein sie davon trug. Aber welcher auch siegte, das Resultat war dasselbe, unumschränkte Herrschaft eines Einzigen. Zitat Ende. Das nachfolgende autokratische Herrschaftssystem behandelte er als zwar trauriges, aber lehrreiches System der römischen Tyrannei, die nach den Grundsätzen der herrischen, nicht nach jenen der bürgerlichen Gewalt geführt werde. Darin liege, Zitat, freilich das Wesen einer jeden Despotie. War damit die römische Kaiserzeit generell abgeurteilt, so hob Rotteck wie Wieland und Niebuhr an der augusteischen Politik im Besonderen die heuchlerische Verstellung hervor. Indessen wird aus Rottecks Urteil über die vorangegangene römische Entwicklung deutlich, dass er die republikanische Epoche Roms ebenfalls ablehnte. Gleichermaßen gegen die Tyrannei des einen wie die des Volkes grenzte Rotteck sein politisches Ideal ab, die konstitutionelle Monarchie. Die hier für die erste Phase des moralischen Augustusverdikts exemplarisch vorgestellten Prinzipatdarstellungen von Wieland, Niebuhr und Rotteck zeichnen sich gemeinsam dadurch aus, dass sie erstens die römische Kaiserzeit als Despotie eindeutig ablehnen, dass sie zweitens den augusteischen Prinzipat als frühe Erscheinungsform dieses römischen Despotismus einordnen und dass sie drittens Augustus wegen seiner moralischen Verwerflichkeit verurteilen, da sie seine Politik als heuchlerisch empfanden. In der Folgezeit schob sich aber neben das im Hinblick auf Augustus vor allem moralisch argumentierende Verdikt nun eine vorrangig politische Auseinandersetzung mit dem Prinzipat, die etwa seit Beginn des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts vorherrschend wurde und es bis gegen dessen Ende blieb. Sie war freilich diesem Herrschaftssystem ebenfalls nicht günstig gesonnen. Damit komme ich nun zur zweiten Phase des caesaristischen Prinzipatsverständnisses. Das politische Klima in den deutschen Territorien war, so lässt es sich wohl in aller Kürze auf einen Nenner bringen, durch folgende Faktoren bestimmt. Durch Ablehnung unumschränkter absolutistischer Willkürherrschaft einerseits und durch Angst vor revolutionärer Anarchie andererseits. Das Abwehrmittel gegen diese beiden Extreme sah man in dem dualistischen Herrschaftssystem der konstitutionellen Monarchie. Das heißt also, ich zitiere jetzt die Definition von Ernst Nolte, das heißt also in der rechtlich fixierten, wenngleich möglicherweise nur partiellen Bindung des Inhabers oder Repräsentanten der Souveränität an den Willen einer gewählten Körperschaft. Zitat Ende. Neben diesem Konstitutionalismus war die politische Welt durch einen ausgeprägten Nationalismus bestimmt, der, geschürt durch napoleonische Fremdherrschaft und Metternichsche Restauration, den Wunsch nach einer Einigung der deutschen Länder umso mehr evozierte. Es ist für den hier verfolgten Zusammenhang wichtig, sich klarzumachen, dass Vertreter der verschiedensten, eben auch der fortschrittlichen politischen Parteiungen, die Realisierung dieser Ziele von der großen Einzelpersönlichkeit erwarteten. Vom starken Mann erhofften sie die Fähigkeit, die verkrusteten Strukturen im handlungsunfähigen Deutschen Bund aufzubrechen und das Reich zu einen. Für dieses Ideal wollte man selbst den letzten aller Diktatoren in Kauf nehmen, wenn er sich nur für das Bürgertum und gegen den Adel einsetzte. In dem Wunsch nach dieser großen, geschichtsmächtigen Figur lag also, so fremd auch dieser Gedanke heute erscheinen mag, durchaus ein fortschrittliches und oppositionelles Element gegen die herrschenden Zustände. Einem derartigen Heroenkult aber konnte Augustus nicht genügen. Seine Monarchie hinter republikanischer Fassade, die auf die alten Führungskräfte ausdrücklich Rücksicht nahm, entsprach weder der emphatischen Vorstellung eines bürgerlich-nationalen Revolutionärs noch dem Ideal einer starken, aber durch eine Verfassung begrenzten Monarchie. Seine eigentümliche Stellung war diesem Lichte zu uneindeutig. Gerade die Vorstellung vom starken Mann als Mittel zum Zweck der Beseitigung der Privilegien des Feudaladels bestimmte auch die pro-napoleonischen Werke des Berliner Publizisten Friedrich Buchholz, ebenso wie seine Auseinandersetzung mit der augusteischen Staatsgestaltung in seinen 1819 erschienenen philosophischen Untersuchungen über die Römer. Die politischen Gräuelvorstellungen des 19. Jahrhunderts, nämlich jakobinischer Anarchismus einerseits und fürstlicher Absolutismus andererseits, finden sich in seiner Darstellung des augusteischen Prinzipats wieder. Zum idealen Herrschaftssystem erhob Buchholz die Monarchie, denn, Zitat, sie ist das erste und wichtigste Element der Freiheit, weil es ohne sie an der Macht fehlen würde, welche allein imstande ist, guten Gesetzen Achtung zu verschaffen. Zitat Ende. Insofern schätzte Buchholz die Ziele des Augustus zunächst durchaus positiv ein. Und er versagte ihm nicht seine Anerkennung, sah er doch die Schwierigkeit, in einem Staate, in dem seit 500 Jahren eine antimonarchische Gesinnung geherrscht hatte, eine Alleinherrschaft aufzurichten. Auch die Vorgehensweise des Prinzeps zur Verschleierung seiner Absichten, die die aufklärerischen Verächter des Prinzipats zur Genüge entlarvt hatten, empfand Buchholz durchaus nicht als verwerflich. Vielmehr sah er darin ein berechtigtes Mittel zur Durchsetzung der als notwendig erachteten Einzelherrschaft. Dennoch lautete Buchholz Gesamturteil, Zitat, dass es nie eine schlechtere Monarchie gab, als es die römische war. Zitat Ende. Dafür machte er aber nicht persönliches Verfehlen des Augustus verantwortlich, der ihm als Depositär der Machteinheit über jeden Vorwurf erhaben war, sondern die strukturellen Gegebenheiten. Entstanden aus dem Gärungsstoffe der Antimonarchie, wie er sagt, war der Prinzipat deren, also der Antimonarchie, letztes Produkt und konnte daher keine nützliche Ausprägung entwickeln. Der Prinzipat des Augustus musste gleichsam zwangsläufig zu einer Willkürherrschaft verkommen, die von Buchholz entschieden abgelehnt wurde, wie die Quelle Nummer 3 abschließend deutlich macht. Ich zitiere: Die Unumschränktheit sollte retten. Allein die höchste Unumschränktheit ist nichts weiter als die größte Schwäche und eine Monarchie, welche nur zentralisiert, nicht zugleich sozialisiert ist, gleicht einem Magnet, der alle Anziehungskraft verloren hat. Weil sie selbst durch nichts gehalten ist, so vermag sie auch nichts zu halten. Dies alles zeigte sich schon unter der Regierung des Augustus. Den Senatoren konnte es nicht entgehen, dass sie nur zum Schein in die Regierung verflochten waren und dass die Fortdauer republikanischer Formen nur zur Verschleierung des Despotismus diente. Ähnlich zwiespältig ist auch die Argumentation von Johann Wilhelm Löbel, des Bonner Ordinarius für Geschichte, in seinem Aufsatz aus dem Jahr 1834 über das Prinzipat des Augustus. Auch er erweist sich als ein Befürworter der Monarchie, da sie, Zitat, die bürgerliche Freiheit nicht nur nicht vernichtet, sondern vielmehr aus ihrem Prinzip erzeugt und aufrechterhält. Zitat Ende. Die Hauptsache war ihm dabei die Unerschütterlichkeit des Staatshaupts, das nur so die mögliche und notwendige staatsrechtliche Gleichheit aller Bürger ungleich fester begründen könne. Auch hier begegnet also der bonapartistische Gedanke des Zusammengehens von Souverän und Bürgertum. Das politische Ideal der verfassungsmäßig begrenzten Einherrschaft führte nun gegenüber der vorausgehenden Augustusverachtung zu einer tieferen politischen Durchdringung der Staatsform des Prinzipats und zugleich zu seiner freilich ambivalent bleibenden Neueinschätzung. Löbel wandte sich explizit gegen die psychologisierenden moralischen Augustus-Verdikte des 18. Jahrhunderts. Er verteidigte die Politik des Prinzeps angesichts seines Ziels, dem festen, förmlichen Monarchentum. Nicht mehr das generelle Ziel der Autokratie wurde kritisiert, sondern ihre inkonsequente Gestalt, die sie im Prinzipat gewonnen hatte. Negativ schlugen jetzt die Zugeständnisse an die Tradition der Republik zu Buch, da sie nicht nur als Moment der Schwäche erschienen, sondern vor allem, weil eine solche, dem Übergang geschuldete und bewusst in der Schwebe gelassene staatsrechtliche Mixtur der Willkür Tür und Tür öffnete. Für Löbel war es jedoch erst Tiberius, der bösartige Heuchler, wie er ihn empfand, der den Widerspruch in dem Prinzipat einführte, weil er die Tradition der Respublika neu belebte, die Augustus habe langsam absterben lassen wollen. Und so fiel auch Löbels Gesamturteil über das römische Kaisertum aufgrund der darin enthaltenen republikanischen Elemente negativ aus. Er bescheinigte ihm den, Zitat, den Charakter eines krankhaften Notstaats, welcher den Geist des ertötenden Despotismus auch auf die monarchischen Formen übergehen ließ. Zitat Ende. Ebenso hatte Karl Höck vor allem politische Vorbehalte gegen den Prinzipat als Staatsform. Höcks Interesse in seinem Werk mit dem Titel Römische Geschichte vom Verfall der Republik bis zur Vollendung der Monarchie unter Konstantin, dessen erster Band 1841 erschien, war vorrangig staatsrechtlicher Art. Hoek erkannte den Widerspruch zwischen der republikanischen Verfassung und der monarchischen Realität, die auf der übergroßen militärischen Macht des Augustus ruhte. Hoek sprach sich klar für eine Monarchie nach caesarischem Muster aus, die, wie er zugestand, zwar nicht durchzusetzen war, aber doch, Zitat, Rom vor dem unseligen Zwiespalt zwischen Form und Wesen bewahrt hätte, der nun Charakter der römischen Verfassung wurde. Zitat Ende. Diese Diskrepanz zwang nach Hoek den Prinzeps zum republikanischen Gaukelspiel und so war ihm die augusteische Monarchie eine unvollkommene. Zitat, betrachtet man die Verfassungsorgane, so verschwindet fast die Monarchie vor dem Bild des Freistaats. Zitat Ende. Dieser verhängnisvolle Umstand der Inkongruenz von faktischer Herrscherposition und deren gesetzlicher Kodifizierung war in den Augen Hoeks ein großes Unglück für die Beherrschten und ein noch größeres für den Herrscher. Das Zitat Nummer 4 konkretisiert nochmals diese Ansicht. Denn wo die gesetzlichen Befugnisse des Kaisers endeten, da wurden sie ersetzt durch eine Macht, von der die Konstitution freilich nichts wusste, deren allmächtiger Arm über jedes Staatsverhältnis, aber jedes Staatsverhältnis umschlungen hielt. Es war die alles überflügelnde und beherrschende faktische Gewalt Augusts, welche die Schutzwehren gegen Unumschränktheit niederriss und dem Despotismus seiner Nachfolger die Bahn eröffnete. Es war ein Unglück für die Nation, dass die Monarchie nicht mit einem Schlage, wie Caesar beabsichtigte, zum Durchbruch kam und dass die faktische Gewalt fortwährend zur Ergänzung der legalen Macht des Oberhaupts nötig blieb. Die Übel des Ursprungs dieser Alleinherrschaft und ihrer ersten Gestaltung setzten sich fort. Das Verhältnis der Kaiser zum Senat blieb schwankend, aber jeder Machthaber war imstande, es nach seiner Laune zu gestalten. Fasst man den Tenor der zuletzt vorgestellten Historiker zusammen, der Reihe von Buchholz, Löbel und Hoek ließen sich etwa auch noch die Prinzipatdarstellung von Karl Peter oder Wilhelm Drumann hinzufügen, so zeigt sich in dieser zweiten Phase des Prinzipatsverständnisses des 19. Jahrhunderts ein Deutungsmuster, das durch zwei Faktoren gekennzeichnet ist. Zum einen rückten die in den Bürgerkriegswirren gründenden Wurzeln des Prinzipats in den Vordergrund, worin sich offensichtlich die Erfahrungen der verschiedenen revolutionären Erhebungen seit 1789 niederschlugen. Die Betonung der strukturellen aristokratischen Voraussetzungen der augusteischen Politik führte die Ambivalenz des augusteischen Herrschaftssystems vor Augen und öffnete damit den Zugang zu seiner charakteristischen Eigenart. Zum anderen aber kamen die genannten Betrachter des Prinzipats gerade aufgrund ihres treffenden Befundes zu einer kritischen Beurteilung der Monarchie des Augustus. Die für den Prinzeps in den römischen Verhältnissen begründete Notwendigkeit, aristokratische Traditionen zu respektieren, erkannte man, wenn überhaupt, nur schweren Herzens an. Wünschte man sich doch für Deutschland eine konstitutionelle Monarchie mit einem starken Repräsentanten an der Spitze, dessen Befugnisse klar begrenzt sein sollten. Die richtig erkannte monarcho-republikanische Ambivalenz des augusteischen Prinzipats empfand man als ein Stigma der Schwäche, die Rücksichtnahme auf aristokratische Empfindlichkeiten als verhängnisvolles Zugeständnis. Es ist nur konsequent, dass in einer solchen Sicht Caesar der größere Politiker war. Insbesondere nachdem die Erwartungen an die Paulskirche desillusioniert waren, richteten sich die Hoffnungen umso mehr auf eine große Einzelpersönlichkeit, die die nationale Einheit und die bürgerlichen Grundrechte durchsetzen sollte. dass diese Vorstellung die Folie für Mommsens Cäsar-Idealisierung in seiner römischen Geschichte war, ist bekannt. Seine andernorts getroffene Feststellung, Augustus war kein Cäsar, spitzt die vorherrschende Haltung des 19. Jahrhunderts gegenüber diesen beiden römischen Staatsmännern in charakteristischer Weise zu. Die Ablehnung der als zu uneindeutig und zu schwächlich empfundenen augusteischen Monarchie aus den dargelegten politischen Gründen bedeutete aber gegenüber der moralischen Verteufelung des Prinzeps trotz aller Skepsis eine Annäherung an den Prinzipat, da man seine typische Struktur nun treffender erfasste. Indem der Prinzipat vom Schatten des Despotismus befreit wurde, waren nun auch die Voraussetzungen bereitet, aufgrund derer dann am Ende des 19. Jahrhunderts eine Umwertung des Augustusbildes stattfinden konnte. Betrachtet man das cäsaristische Prinzipatsverständnis, welches den größten Teil des 19. Jahrhunderts vorherrschte, so werden die Traditionen klar, in denen Mommsen sowohl mit seiner Cäsar-Heroisierung als auch mit seiner Dyarchie-These stand. Mommsens These nämlich, der Prinzipat sei eine Dyarchie, also eine Zweiherrschaft zwischen Senat und Prinzeps, systematisierte gleichsam die schon von seinen Vorgängern betriebene Hervorkehrung der republikanischen Elemente des Prinzipats. Wenngleich in Mommsens späteren Arbeiten, worauf ich hier jetzt aber nicht näher eingehen kann, eine positivere Meinung über den Prinzeps anzutreffen ist, so ist doch für seine Zeitgenossen eben jene Prinzipatvorstellung prägend geworden, die Mommsen in seinen beiden großen Gesamtdarstellungen niedergelegt hatte. Sein ablehnendes Urteil der Person des Augustus in der römischen Geschichte einerseits und seine Einordnung des Prinzipats als republikanische Magistratur in seinem römischen Staatsrecht andererseits. Diese beiden Elemente finden sich etwa in Hermann Schillers Geschichte der römischen Kaiserzeit von 1883, wie auch in Gustav Herzbergs Geschichte des Altertums von 1886. Sie übernahmen beide die Kennzeichnung des Prinzipats als Dyarchie und betonten die Halbheiten und Schwächen der augusteischen Herrscherposition. Es bleibt aber hervorzuheben, dass gegenüber der absolutistisch wie auch der aufklärerisch motivierten eindeutigen Zuordnung des Augustus zur römischen Kaiserzeit die Berücksichtigung der republikanischen Voraussetzungen der augusteischen Staatsgestaltung einen Fortschritt bedeutete. Ich komme damit jetzt zur dritten Phase der wilhelminischen Kaiser-Augustus-Verklärung. Diesem weiterführenden wissenschaftlichen Ansatz, der die republikanisch-monarchische Doppelnatur des Prinzipats erfasste, sollte aber in der Folgezeit das gesellschaftliche Bedürfnis entgegenwirken, Augustus als antiken Ahnherrn des neu begründeten Kaiserreichs zu beerben. Mit etwa derselben zeitlichen Verzögerung, mit der man erst seit kurzem versucht, der Bundesrepublik Deutschland zu einer historischen Identität zu verhelfen, begann man im wilhelminischen Deutschland, die römische Kaiserzeit im Sinne eines traditions- und legitimitätsstiftenden Herrschaftssystems neu zu entdecken. Der cäsaristisch begründeten Ablehnung der legitimistischen Attitüde des Augustus entsprach konsequenterweise nach der Reichsgründung eine positive Augustusrezeption. Als der nationale Staat des Zweiten Deutschen Reiches endlich gegründet war, da wurde auch ein Herrscher, der sich in die vorgegebenen Strukturen fügte, einem gegenüber der Tradition respektlosen Cäsar bevorzugt. Erst jetzt wurde Augustus zum Kaiser Augustus. Die allgemeine Durchsetzung dieses kaiserlichen Augustusbildes veranschaulicht ein Vergleich der verschiedenen Auflagen des am weitesten verbreiteten deutschsprachigen Nachschlagewerks des Brockhaus unter dem Stichwort Augustus. Erstmalig in der 13. Auflage aus dem Jahr 1882 wurde Augustus im Unterschied zu den vorangegangenen Ausgaben als erster römischer Kaiser vorgestellt. Auch das Werk von Ernst Herzog, Geschichte und System der römischen Staatsverfassung, das zwischen 1884 und 1891 erschien, stand ganz im Zeichen dieser Aufwertung. Ausgehend von Mommsens Kennzeichnung des Prinzipats als einer Form der Magistratur, war er vom, Zitat, Ausschluss einer über dem Gemeinwesen stehenden despotischen Gewalt überzeugt. Zitat Ende. Das Stichwort, unter dem er den Prinzipat behandelte, bezeichnete gerade das Gegenteil einer unbegrenzten Willkürherrschaft. Es ist dasjenige des Konstitutionalismus. Herzog meinte, dass, verglichen mit dem Zustand unter dem Triumvirat, jede Art von Verfassungszustand ein Fortschritt auch gegenüber der caesarischen Zeit war. Und hinsichtlich der Ereignisse von 27 vor Christi urteilt er, ich zitiere, aber es lag doch ein ernsthafter Sinn darin, wenn er jenem Akt eine konstitutionelle Bedeutung beimaß. Zitat Ende. Indem Herzog die konstitutionelle Ausbildung des Prinzipats auf dem bürgerlich-politischen wie auf dem militärischen sowie in der sakralen Sphäre betonte, hob er die für die augusteische Politik charakteristischen Legitimationsbemühungen des Prinzeps hervor. Wie sehr hier nun in positiver Wendung die zeitgenössischen politischen Kategorien angewandt wurden, ist offensichtlich. Innerhalb der engeren Augustus-Literatur war es dann der engagierte Monarchist Eduard Meyer, der im Jahr 1903 auf dem Heidelberger Historikertag anhand des Beispiels des Kaiser Augustus die Bedeutung der Einzelpersönlichkeit darlegte und damit endgültig ein idealisiertes Augustusbild etablierte. Gegen Methode und Wertung Mommsens, ohne freilich dessen Aufwertung in späteren Jahren zur Kenntnis zu nehmen, propagierte Meyer das seiner Meinung nach national-konservative Konzept des Prinzeps in den höchsten Tönen. Meyers Augustusbild trägt paradoxe Züge. So sehr er einerseits den Prinzeps gegen den Vorwurf verteidigte, die demonstrative republikanische Mäßigung sei nur Heuchelei gewesen, so sehr befürwortete er doch andererseits die Tatsache, dass Augustus angesichts des Versagens des Senats sich der Verantwortung nicht entzog. Die Schilderung eines republikanischen Kaiser Augustus geriet ihm so zum Ideal eines pflichtbewussten Landesvaters. Der Prinzipat demonstrierte für Meyer die Vorzüge einer Einherrschaft und seine monarchische Überzeugung fand er durch die in allen Punkten als wohltätig begriffene Regierung des Augustus bestätigt. Machtkalkül des Herrschers und Widerstand gegen das neue Regime kamen in Meyers harmonisierender Deutung nicht vor. Widerspruch gegen seine Augustus-Idealisierung erfuhr Meyer von Viktor Garthausen, einem Historiker, dessen Namen in einer Behandlung der Prinzipatforschung des 19. Jahrhunderts nicht fehlen darf. Er war der Verfasser der bis heute umfangreichsten Augustus-Monographie, die als enzyklopädische Wissenssammlung ganz jener Tendenz seiner Zeit entsprach, sich um das Erfassen aller Realien zu bemühen. Garthausen war von einer Idealisierung des Prinzeps weit entfernt, obwohl er dessen politische Leistungen durchaus anerkannte. Er ging bei seinem Gesamturteil über den Prinzipat von der realen Machtkonzentration in den Händen des Augustus aus und verstand dessen Herrschaftssystem als verdeckte Militärmonarchie. Insofern markierte Garthausen in seiner durchaus realistischen Sicht der Dinge das Ende jenes insgesamt skeptischen Prinzipatverständnisses, welches das zurückliegende Jahrhundert weitgehend bestimmt hatte. Sein Werk fasste die Erträge der Augustusforschung dieses Jahrhunderts sowohl in materieller wie in inhaltlicher Hinsicht noch einmal zusammen. Mit der monistischen Projektion des Kaiser Augustus kehrte Meyer der Tradition des kritischen Prinzipatverständnisses den Rücken. Damit geriet zunehmend das Bild des heuchlerischen Despoten Augustus aus dem Bewusstsein, dass die Geschichtsschreiber zu Beginn des 19. Jahrhunderts von der Aufklärung übernommen hatten und deren skeptischer Impetus zur caesaristischen Geringschätzung freilich auch zur Erkenntnis der monarcho-republikanischen Ambivalenz des augusteischen Herrschaftssystems geführt hatte. In Garthausen fand Eduard Meyers beschönigende Neuwertung für lange Zeit vorläufig ihren letzten Gegner. Meyers Stilisierung des Prinzeps zum Ahnherrn des wilhelminischen Kaisertums fiel auf fruchtbaren Boden, wie eine Passage aus Alfred von Domaschewskis Geschichte der römischen Kaiser aus dem Jahr 1909 beispielhaft zeigt. Ich lese jetzt das Zitat 7. Ein großer Herrscher, einer der wenigen, die den Namen eines Wohltäters der Untertanen verdienen, war für immer von seinem Volke geschieden. Unvergänglich bis in unsere Tage wirkt sein edler Geist in der Ewigkeit des großen Roms, dem sein ganzes Leben geweiht war. Alles hat er dahingegeben, um sein Volk zu erhöhen, in der Stunde der Entscheidung niemals schwankend. Geheimnisvoll, wie die Natur an ihren Werken schafft, erscheint sein eigenes Wirken blöden Augen unverständlich. Immer der Bedingungen des Wirklichen sich bewusst, fand er, wie die Natur in ihren Gebilden, was an dem Baue des römischen Staates in der langen Dauer seiner Herrschaft lebenskräftig war. Darum ist seinem Werke auch eine Dauer beschieden gewesen, die selten ist in menschlichen Dingen. Schmitteners Gipsfigur des Kaisers Augustus war damit errichtet. Sie erwies sich als standhaft und erst von den Historikern der letzten Nachkriegsgeneration wurde sie langsam demontiert. Darstellung und so wird. Danke. Ist nicht leicht, etwas mehr zu finden. Aber vielleicht können uns etwas mehr über, erstmal über Ranke in der Weltgeschichte und Augustus sagen. Und dann vielleicht ist nützlich zu. Und zu erinnern, dass zwei Elemente haben beigetragen zum neuen Bild. Das heißt, die Neuinterpretation der Res Gesta und auch die Entdeckung der Arapahis. Und natürlich das Problem der Beziehungen zwischen Arminius und Augustus, das heißt die neue Interpretation der Heldenfigur, bedeutend wird im 19. Jahrhundert wirklich, ist wichtig und auch die neue Interpretation von Vergil und Horaz. Und, wir können nicht natürlich vergessen, dass der alte Mommsen und der junge Willem Ouwitz haben über Horaz geschrieben. Wollen Sie gleich antworten oder erst nach dem Antworten? Wollen Sie gleich antworten? Ja, ich kann ja mal versuchen anzufangen. Also vielleicht zu dem letzten, ja, oder ich fange mit den Res Gesta an, die Mommsen, also wo ja Mommsens Ausgabe dann entscheidend wurde, die erste Auflage. 1865, die zweite dann 1883. Und ich habe das ja schon angedeutet, auch, also das, es findet sich auch in diesem Kommentar der Rechtsgäste dieses recht skeptische Augustusbild. Und besonders die zweite Auflage, die ja dann grundlegend wurde, die ist sehr viel der Kommentar ist sehr stark erweitert, eben weil Mommsen in der Zwischenzeit das Staatsrecht geschrieben hat, ist eben auch stark von diesen staatsrechtlichen, Perspektiven geprägt. Und so, also es findet sich eben natürlich dort diese Dyarchie-These und diese Dinge, so dass man das doch wohl also vergleichen kann. Das passt eben zu dem Bild, das zu der Auffassung, die er über das Prinzipat hat, die er im Staatsrecht auch ausgedrückt ja. hat. Ja, die Arapakis, das werden Sie, das ist die faschistische italienische Augustusbegeisterung, die sich da niederschlägt. Da kann ich sicherlich nicht viel mehr zu sagen, als dass es Mussolini hat, das. Die Ergrabungen sind dann in den 20er Jahren ja angefangen, das werden Sie sicher alles sehr viel besser wissen als ich. Es hat aber die Interpretation der Arapakis war früher, also ich hatte jetzt also gleich gedacht an die faschistische Sache. Es ist natürlich, dass der, da muss man auch unterscheiden wohl in den Beurteilungen über den Prinzipat zwischen der kulturgeschichtlichen Beurteilung und der politischen Beurteilung. Das lässt sich fast ebenso trennen wie die moralische Bewertung des Augustus, wie seine ordnungsstiftende Macht, die dann unter politischem Aspekt doch sehr oft anerkannt wird. Und so gibt es auch etwa bei Voltaire eine Bewunderung der augusteischen Klassik und der Begriff des goldenen Zeitalters. Also das wird schon anerkannt, aber also unter politischem Aspekt wird das dann oft doch negativ beurteilt und das kann man, also es gibt findet sich eine Trennung zwischen diesen verschiedenen Aspekten, nicht die moralische Beurteilung des Augustus, die kulturgeschichtlichen Leistungen dieser Epoche und andererseits die politische Beurteilung. Arminius ja hat immer, es ist in der deutschen Literatur oft sehr interessant festzustellen, also trotz auch in der älteren Literatur, ich meine, ich muss ja auch sagen, das kann ich vielleicht noch ausführen, vor diesem Einbruch, vor diesem aufklärerischen Einbruch des positiven Augustusbildes, das in der frühen Neuzeit ja geherrscht hat, noch in der Tradition der christlichen Augustusverehrung, findet sich natürlich ein positives Bild auch des Kaiser Augustus, nicht vor der Aufklärung. Also diese Zeit habe ich aber jetzt gar nicht behandelt. Und da findet sich eben oft dieser Aspekt eines positiven Augustusbildes, was dann aber natürlich durch einen sehr positiven Arminius auch ergänzt wird. Das Datum des Monuments von Arminius. 75. Ja, also das ist. Ja, 18. Und das ist wirklich etwas. Die Polarisierung, ja. Hier Rom, hier Augustus und dort Arminius, ist ja dann bedeutsam geworden. Wir haben ohnehin einen Faktor nicht besprochen, dass die Rezeption der Antike im 19. Jahrhundert konterkariert wird durch die Strömung, die nationale germanische Vergangenheit, die dann in Arminius gipfelt, zu mobilisieren und ihr Priorität zu ja. verleihen anstelle. Und natürlich hier in Italien Augustus ist Italiener geworden. Das ist auch merkwürdig und wunderbar. Und das gipfelt dann, der Gegensatz gipfelt natürlich in Mussolinis berühmter Rede, nicht wir hatten Cesare, Augusto, Virgilio und die Deutschen, nicht, ich meine, die waren sozusagen noch im Urwald, nicht, ich meine, hatten nichts, die berühmte Rede, die Sie kennen. Und in Italien, man kann immer sagen, es ist später als. Es ist eine Periode, aber wir haben diese sehr merkwürdige Tatsache, dass in vor 20 nach dem Marsch in Roma, Sulla war der Herr. Und Mario Tilio Levi, der ist nicht hier, ist eine, sehr bedeutend für diese Entwicklung. Er hat erst über Sulla geschrieben und dann über Augustus. Und dann natürlich über Nero auch. Wollen Sie unmittelbar dazu etwas sagen? Ja, bitte, bitte. Die entscheidende Frage scheint mir die der politischen Blickrichtung zu sein. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sehnte sich Deutschland nach einer Monarchie, die in gewissem Sinne demokratisch sein sollte. Dafür brauchte man Augustus nicht, man brauchte Cäsar und eigentlich, da gab es schon das französische Beispiel, der französische Bonapartismus, das heißt der Cäsarismus. Deutschland hat aber nach der Reichsgründung eine aristokratische Monarchie bekommen. Und in der Bismarck-Ära war es natürlich nicht mehr Cäsar oder Monsens Cäsar, der Held und das Beispiel und das Vorbild, sondern ein konservativer Monarch, das heißt Augustus. Hier ist, glaube ich, die Veränderung und der tiefe Grund, warum das Augustusbild der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Deutschland nicht dasselbe ist oder gerade das Gegenteil ist vom Bild, das man von Augustus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland und Europa hatte. Alles ist dann später und natürlich hinzugekommen, die neuen Quellen, die neue Blickrichtung, nicht mehr auf den Kaiser, sondern auf die persönliche, die Kaisergeschichte als Geschichte des Römischen Reiches und nicht als Geschichte der römischen Kaiserbiografie, als Kaiserbiografie. Alles ist dann später und infolge der neuen Blickrichtung gekommen. Aber der wahre Grund ist, was ich angedeutet habe. Vielen Dank, Herr Treves, aber Sie haben unterstützt und untermauert, was Frau Stahlmann vorgetragen hat. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Nur eine Ergänzung. Es ist freiwillig. Vielen Dank. Herr Demand, bitte. Ja. Zunächst eine ganz kurze Frage zur Brockhaus-Auswertung. Sie sagten, Augustus wird bezeichnet als zum ersten Mal als Kaiser oder zum ersten Mal als erster Kaiser? Nein, als erster römischer Kaiser. Damit fängt dieser Artikel an und das ist ganz neu. Das ist verwunderlich. Ja. Kaiser ist es seit Lukas II. Nicht mal bei Luther. Es ist ein Gebot aus dem 1800. Aber es ist vor der... Nicht im Brockhaus. Der Brockhaus bezeichnet ihn nicht als Kaiser in den ersten Ausgaben. Das ist doch das Entscheidende. Das darfst du vielleicht auch mal sagen. Also das ist wirklich das Problem, nicht eine solche Nexus. Wie ist das zu erklären? Das könnte man auch erklären. Das wird ja oft auch einfach übernommen von einer Ausgabe auf die andere. Da ist ein Bearbeiter, der das irgendwann einmal geschrieben hat, nicht vom Kaiser geschrieben, dann ist das übernommen. Dann wird dann vielleicht ein neuer Bearbeiter, der hat nun das Wort Kaiser und dann wird in den folgenden Auflagen Kaiser. Nein, das ist... Und so ist die Frage, kann man das so... Ja, ich denke schon, das ist ja gerade interessant. Solche kleinen Veränderungen, finde ich, also wenn man sich die Mühe macht, solche kleinen Veränderungen in einen Lexikonartikel einzufügen. Es gibt da, also man kann auch in der 48er Zeit dann vorher, also solche ganz kleinen Veränderungen finden. Und es ist eben gerade in den ersten 12 Auflagen nicht so. Er wird ja, bitte? Lexika werden nur alle 10 Jahre neu überarbeitet, sozusagen, wenn sie abgeschrieben. Insofern ist das Lexikon unter Umständen nicht signifikant. Also mir schien es ein plastisches Beispiel zu sein für ein Lexikon. Wir müssen das kontrollieren an allen Lexika aus der Zeit. Was nützt es, dass wenn der Brockhaus nicht mal den Begriff Kaiser vermeidet, aber 5 andere Lexika verwenden nehmen? Das müssen Sie feststellen. Ja, das habe ich auch gemacht zum Teil. Ich habe es nicht so systematisch wie beim Brockhaus gemacht, aber es fällt sogar bei Niese auf. Dessen, da ist es nur ein bisschen schwierig, weil die 5. Auflage dann von hohl bearbeitet worden ist. Aber dort findet sich auch eine starke Verkaiserlichung des Augustusbildes. Ja, Verkaiserlichung heißt jetzt Übertragung von gegenwärtigen Kaiserstellungen auf Vergangenheit. Ja, ja. Denn wie gesagt, das Augustus Kaiser ist also seit dem 16. Jahrhundert umstritten. Ja, nur hat man ja doch das, also ihn sehr, wie ich ja hoffentlich klar gemacht habe, also am Anfang als eben ein sehr, oder in dieser Zeit, die ich das cäsaristische Prinzipatsverständnis genannt habe, doch als einen sehr schwächlichen Kaiser, wenn eben überhaupt so benannt, ja. Und hier ist es eben deutlich ein positiver Kaiser jetzt. Ja. Und das war vorher ein Despot, also ein Tyrann und all diese Worte, das ist nicht so positiv. Das ist dann, wie Sie natürlich völlig richtig ausgeführt haben, die Reaktion der Aufklärung auf den Absolutismus, das ist vollkommen deutlich. Ihr ganzes Referat akzentuiert eine wissenschaftsgeschichtliche Dimension, die eigentlich immer im Vordergrund von kritischer Wissenschaftsgeschichte ist, die auch in meinen eigenen Werken immer im Vordergrund steht. Das heißt, zu versuchen, wie stark werden die Urteile über historische Gegenstände geprägt durch die Anschauungsweisen gegenüber gegenwärtigen politischen, religiösen, weltanschaulichen Problemen. Insofern haben wir in der historischen Urteilsweise sehr häufig oder fast überwiegend den Reflex der allgemeinen politischen Einstellung. Ich fürchte aber, dass wenn wir die Untersuchung der historischen Urteilsweise auf diese Wechselbeziehung reduzieren, dass uns da eine wesentliche Komponente verloren geht in der Begründung und in der Tiefe von historischen Urteilen. Denn meines Erachtens ist es ja damit nicht völlig geklärt, warum ein Mann positiv oder negativ über Augustus urteilt, wenn wir wissen, was hält er von den jeweiligen Monarchen der Zeit. Denn ich glaube, dass etwa die allmähliche Loslösung von dem radikalen Urteil des Augustus, über Augustus, das ist Aufklärung, dass diese allmähliche Rückkehr, wenn Sie so wollen, zum absolutistischen Aufklärung Augustus bildet, auch in gewisser Weise einen historischen Fortschritt darstellt. Und zwar einen historischen Fortschritt insofern, als ich muss gar nicht Absolutist oder Republikaner sein, um zu einem ausgewogenen Bild des Augustus kommen zu können. Denn die Aufklärung selber war relativ unbefangen in ihrer moralischen Beurteilung von Vergangenheit. Die hat gar nicht danach gefragt, was überhaupt in einer Zeit möglich war. Die hat einfach eine historische Figur, wie sie in der Wirklichkeit oder in der historischen Überlieferung da stand, verglichen mit dem, wie sie sein sollte, und danach hat sie ihr Urteil gefertigt. Der Historismus, nicht wahr, der jetzt sagt, man muss die Zeit aus ihren eigenen Möglichkeiten begreifen und nicht von abstrakten Moralkategorien ausgehen, fragt natürlich, wie sieht das in der Zeit aus? Und da hatte man nun die Wahl zwischen Augustus und Antonius und Brutus und immer so weiter, wie es vorher war, oder vielleicht gleich zu Nero. Was war das Beste? Und wenn man dann Augustus vor den zeitgeschichtlichen Möglichkeiten betrachtet, dann kommt er natürlich sehr viel besser weg als in den Urteil eines Rottek oder eines sonstigen Aufklärers. Und von daher, meine ich, müsste man auch das, was in der Zeit selber möglich war, als Urteilsgrundlage mit einbeziehen und nicht nur den jeweiligen Reflex. Das heißt, immer danach fragen, inwieweit haben die Autoren mit ihren Urteilen recht, und nicht nur, wie weit spiegeln sie allgemeine politische Meinung. Denn wenn man das ganz radikal durchzieht, diese politische Betrachtung des Augustus, dann bleibt natürlich von dem Prinzipat in der Tat nichts übrig als eine besonders raffinierte, brutale Entrechtung des Volkes. Die ganze augustinische Kunst ist dann nichts weiter als eine Verherrlichung dieses Systems. Die Plastik und die Baukunst, die Infrastrukturmaßnahmen ist nichts weiter als Augenwischerei gegenüber dem Volk, und die augustinische Dichtung ist immer, das sind Hofschmerzen, die also diesen Monarchen also dann auch noch den Himmel heben. Und wenn sie dann so vorgehen, und nicht nur bei Augustus, dann bleibt von der Geschichte überhaupt sehr wenig übrig. Herr Demann, darf ich mal etwas dazu sagen, meine auch im Hinblick auf die Diskussion und die Möglichkeiten hier zu diskutieren. Wir sollten das Zwiegespräch nicht weiter fortführen, aber ich darf nur auf eines hinweisen. Ich persönlich halte es für außerordentlich wichtig, dass die Entwicklungen und wie Sie das auch getan haben in Ihren eigenen Werken, die Interdependenzen zwischen politischen Konstellationen auf der einen Seite und historischer Wertung auf der anderen Seite konkretisiert werden am Beispiel der Entwicklung, Beurteilungen großer Persönlichkeiten. Wir haben ein solches Werk bisher für Augustus nicht. Wir haben überhaupt nichts für Augustus gehabt, erstaunlicherweise. Und es ist eine Überforderung eines Einzelnen, diese Geschichte des Augustusbildes im deutschen oder im europäischen Zusammenhang unter Einbeziehung dieser Dimension, unter Einbeziehung des wissenschaftlichen Fortschritts, unter Einbeziehung der Interdependenzen Archäologie, Philologie und so weiter zu schaffen. Das, was Frau Stahlmann bewusst konzentriert gemacht hat, ist eben eine Beschränkung auf eine Linie. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie, obwohl Sie das ja, diese Methode auch selbst praktizieren, darauf aufmerksam machen, dass diese Linie nicht die einzige ist. Aber ich finde, im Unterschied zu Ihnen, dass die Methode, die hier angewandt worden ist, auch durch ihre Ergebnisse gerechtfertigt wurde. Dass sehr klar die Entwicklung des Augustusbildes in diesen drei Phasen aufgezeigt wurde. Dass auch etwa, was völlig unbekannt ist, der Hintergrund für Mommsens Diarchie-These hier gezeigt wurde. Der Zusammenhang, Mommsens Diarchie-These wird ja im Allgemeinen immer isoliert als die große Leistung, während hier nun der Zusammenhang mit einem Augustusbild gezeigt worden ist. Das halte ich für sehr wichtig. Nun haben sich noch zu Wort gemeldet vor der Pause. Einen Moment. Herr Borbein, dann Herr Schadrein, entschuldigen, dann Herr Meissner und Herr Schmidt. Dann nach diesen vier. Entschuldigung. Volevo solo aggiungere che questo è anche di modello per noi italiani, perché noi non abbiamo in Italia una storia dell'idea di Augusto in Italia. Schön. Leider. Also Herr, jetzt also Herr Borbein zunächst. Nur ganz kurz zu der Lexikon-Debatte. Ich muss sagen, ich habe bei ganz anderen Untersuchungen mit Lexika ganz vorzügliche Erfahrungen gemacht. Es ist gar nicht so erstaunlich, nicht wahr, wie diese Lexika Entwicklungen spiegeln. Und ich muss sagen, also diese Lexika-Verfasser, die schreiben nicht mehr ab, als das auch Wissenschaftler tun. Ich würde nicht so pauschal sagen, es ist nur Lexikon. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe ganz vorzügliche Erfahrungen gemacht, wie das Spiel und auch, was ja jemand vorher hat, dann auch die Parallellexika gebracht und auch. Und das stimmt überein, nicht? Es gibt natürlich dann Verzögerungen und so, aber das soll ja auch nur spiegeln, nicht? Eine gewisse Entwicklung, die man auch sonst machen kann. Ich habe nur eine Kleinigkeit zu der ersten Phase des Augustusbildes aufklärerisch. Ob da nicht vielleicht, Sie haben es nicht gesagt, wissen das natürlich, ob da nicht vielleicht doch das metonische Diktum da eine große Rolle spielt, nicht über den Tod des Augustus, wie er dann sagt. Diesen Mimus Vitae, ja natürlich, das wird immer wieder zitiert. Schwieriger als im 19. Jahrhundert über so eine Quelle, antike Quelle, nicht so schnell hinweggegangen ist. Nicht? Und im 19. hätte man gesagt, ja, das ist ein Topos und so weiter. Nicht? Während dieses vielleicht eben den Leuten doch eine sehr starke Berechtigung gegeben hat, so zu urteilen. Ja, natürlich. Also das taucht immer wieder auf in diesem Zusammenhang mit diesem schauspielerischen Moment und dieser Mimus Vitae, das ist klar. Aber ich meine, es ist eben auch natürlich auch bezeichnend, wenn man das gerade zu der Zeit immer wieder betont und gerade diese Quelle natürlich. Herr Schandrein, bitte. Also bei den Göttinger Universalhistorikern ist es, bei den dreien ist es unterschiedlich. Die meisten schätzen sehr seine ordnungsstiftende Potenz. Nicht? Das ist, war bei Schlosser, ich müsste das jetzt nachgucken. Ich glaube, Schlosser ist auch also unter diesem Aspekt sehr positiv. Also er sagt, es ist so, dass zumindest das kleinere Übel und es ist also doch positiv einzuwerten, einzuschätzen. Ja. Aber es ist also in der Dissertation ausführlich, begreifen Sie jetzt ein bisschen zurück und der Text ist im Moment nicht präsent. Oder ich habe ihn da. Herr Meissner dann. Darf ich vielleicht eine Frage stellen, die etwas den Rahmen des Rahmens sprengt? Dass ja die politischen Ambitionen und deren Einfluss auf die Bewertung des Augustus zum Gegenstand hat, also die politischen Ambitionen des jeweiligen Werther. Am Ende dieses Referates schien es so, als sei die Gipsfigur heute in Trümmern. Und mich würde interessieren, ob wir nicht vielleicht ganz andere Figuren jetzt aufbauen oder anders gesagt, wie sieht das Augustusbild heute aus, wenn ich das fragen darf? Was mich dazu beeinflusst, ist Folgendes: Es gibt einen Parallelaufsatz mittlerweile wohl auch, aber als Vortragnehmer gehalten von Herrn Verschöll aus Heidelberg über das Cäsar-Bild. Und in diesem offenbar auch publizierten Stück hat er am Ende in einer Art von ganz persönlicher Coda sein eigenes Bild von Cäsar vorgetragen, das etwa in die Richtung des politischen Genies ginge, von dem er erwartete, dass es auch für uns heute eigentlich notwendig sei, zur Lösung der Probleme, die wir haben. Ist also ausgesprochen persönlich interessiert und scheint zurückzugreifen auf den Geniebegriff des Georgenkreises dabei. Meine Frage ist also, gibt es analoge, ganz massiv politisch motivierte Aspekte auch des Augustusbildes bei uns in der gegenwärtigen Nachkriegswissenschaft? Ja, ich denke schon, dass das allgemeine Augustusbild auch bei uns heute in seiner desillusionierten Fassung auch politisch motiviert ist. Ich habe auch in meiner Dissertation also die Nachwirkung von Zeim über die Schäferschule behandelt und das ist ja doch ein sehr kritisches Augustusbild. Der andere Strang wäre die ideologiekritische Perspektive, die Wickert in Deutschland vor allem betrieben hat und da auch eine Fülle von ideologiekritischen Arbeiten zum Prinzipat hervorgerufen hat. Also ich denke, dass das so die Tendenzen innerhalb der Forschung sind, diese Desillusionierung des Augustusbildes nach der Erfahrung mit Hitler. Daneben stehen natürlich immer noch auch sehr konservative und idealisierende Augustus-Gesamtbilder, wie sie etwa bei Bengtsson in seinem Kaiser-Augustus-Buch zu finden sind. Ja, Stier ist, Hans-Erich Stier ist Friedenskaiser Augustus redet er, das ist auch völlig idealisierend und auch das Bild, das abschließende Bild, was Kienast in seinem letzten Augustus-Buch präsentiert, in seinem Schluss, ist eigentlich auch sehr, sehr ideal und sehr positiv bewertet er den Augustus. Herr Schmidt. Mich würde interessieren, ob das Bild des Augustus, wie es uns hier vorgestellt wurde, immer den Kaiser Augustus betrifft oder die Gesamtperson. Oder ist auch das zeitlich unterschiedlich, dass man den Augustus vor seiner Macht oder im Zuge seiner Machtergreifung bis zu seiner Etablierung einheitlich bewertet mit dem Augustus später? Oder gibt es da Unterschiede? Teilt sich das zeitlich auf? Kann man das auf die verschiedenen Bewertungsgrundsätze, die hier aufgezeigt worden sind, teilen? Oder geht das quer durch? Also einfach mal im Hinblick auf den Ja, das hatte ich ja schon. Also am Anfang kam das ja kurz zu sprechen, weil Wieland ist es gerade diese Charakterwandlung, nicht? Bei dieser moralischen Betrachtung, gibt auch bei den Franzosen, bei Vertot, da wird gerade diese Charakterwandlung interessiert, die Aufklärer, also diese moralische Betrachtungsweise. bei dem cäsaristischen Prinzipatsverständnis, was ich vorgestellt habe, ist es eben wirklich das Interesse an Herrschaftssystem. Nicht? Also da würde ich sagen, am ausgebildeten Prinzipat nach 27 etwa. Und bei der letzten Phase ist es ja ganz klar dann der Kaiser Augustus. Nicht? Wobei ja dann auch gerade bei Eduard Meyer diese Bewertung der Persönlichkeit des Augustus eben sehr positiv ist und gerade im Gegensatz zu Mommsens institutionelles Denken hervorgehoben wird, dass Augustus gerade eigentlich gar kein Kaiser sein wollte, sondern er wollte die Republik, aber er musste es werden. Und diese persönliche Entscheidung und Ehrlichkeit und Redlichkeit des Augustus wird von Meyer sehr stark betont. Herr Deininger. Ja, die erste Frage, ich glaube, das haben Sie noch nicht beantwortet. Ich kann mir gleich über den von Herrn Momigliano auch gestellt. Welcher Ihrer drei Phasen wäre denn das Augustusbild in Rankes Weltgeschichte zuzuordnen? Der geht halt sehr stark auf die. Hat einen sehr stark imperialistischen. Er hat biografisch alle drei in fast allen diesen drei Phasen gelebt. Und, er hat vor allem eine. Also, es ist auch ein monistisches Bild, was sich bei ihm vor allen Dingen an der Germanienpolitik des Augustus, in diesem Zusammenhang steht. Nicht? Und also von der Zusammenhang eines Konzepts der Germanieneroberung. Also diese Frage so ist der Republik Monarchie, verkappte Monarchie oder? Das ist schon monarchisch, nicht? Also es ist so Kaisertum. Wenn ich noch ergänzen darf, also zu Ranke. Bei Ranke ist ja das Charakteristische seiner Konzeption der römischen Geschichte überhaupt, dass die Stränge der Weltgeschichte und der religiösen Entwicklungen im römischen Reich zusammenströmen. Dieses Bild benutzt er wie in einem großen See. Es ist also diese universale Sicht dieser Weltgeschichte, in der natürlich nun auch Augustus einen besonders hervorragenden Rang hat, weil eben auch die Geburt Christi, die Verbindung des Christentums mit dem Römischen Reich in dieser Epoche stattfindet. Andererseits nicht kommt der neue Faktor der Germanen in dieser Epoche nun auch ein erstes Mal, nach Kindern und Teutonen und so weiter, zu einer größeren Bedeutung. Und es ist dieser universale Standpunkt, die Berücksichtigung aller dieser Faktoren in einer universalen Geschichtsschreibung, die ja im Grunde, also nach 1870, die Weltgeschichte ist ja, wissen Sie alles, das Alterswerk Rankes, nicht sozusagen sein letztes großes systematisches Werk, in dem er nun dieses Gesamtbild fordert. Und dabei hat nun, wie Frau Dr. Steinmann sagte, eben Augustus als monistisch kaiserlich betrachtet, nicht über eine zentrale Funktion. Noch etwas, Sie haben ja sehr schön den Gegensatz hier zwischen Meyer und Gatthausen herausgearbeitet. Der Gatthausen interessiert mich noch etwas, da hört man also, der hat also die monumentale Augustus-Darstellung geschaffen. Gleichzeitig steht er aber seinem Helden doch irgendwo skeptisch und kritisch gegenüber. Was ist denn über die politische Einstellung von Gatthausen? Ich weiß darüber gar nicht zustande. Ich meine, das ist jetzt die Realisierung des 1926, aber das Augustuswerk selbst, das ist ja wesentlich älter. Und stand er nun eigentlich dem wilhelminischen Deutschland oder überhaupt der Monarchie als solcher kritisch gegenüber oder wie ist das zu verstehen bei ihm? Nee, also, er war insgesamt, denke ich, ein unpolitischer Geist. Also er hat sich kaum geäußert zu irgendwelchen politischen Ereignissen seiner Zeit. Daran hat er wenig teilgenommen und ich denke, es ist eben wirklich noch er steht noch in diesem cäsaristischen Prinzipalverständnis so in, also etwa, also was ich da gesagt habe, indem er das abschließt und diese Dinge zusammenfasst, die vor ihm, also das Werk erscheint 1891 bis 1904, das ist die Zeit. Und ich glaube auch, dass seine Distanz zusammenhält, einfach wirklich daher kommt, dass er wirklich alle Quellen also berücksichtigt und also nicht einen Teil der Quellen ausblendet, nicht? Sondern er wertet sie wirklich alle aus und kommt daher tatsächlich zu einem recht ausgewogenen Bild. Ja. Was interessiert denn so furchtbar an dem August? Das hat doch sein ganzes Leben, großen Teil seines Lebens, gerade diesen, alle Quellen zusammengetragen über Augustus. Und dann gleichzeitig, aber also ja, ich sage, das ist ein unpolitischer Mensch, wie ist er auf Augustus gestoßen? Eigentlich weiß man etwas darüber. Er hat auch. War wohl auch angeregt durch das Fehlen des vierten Bandes bei Mommsen. Er hatte gehofft, dass das so also auch aufgefasst wird, sein Werk. Das schreibt er im Vorwort. Und nun, ich habe gesagt, das ist die Zeit, wo man insgesamt die Realien sammelte. Und es gibt ja nichts Vergleichbares über Augustus bis heute nicht. Und vorher schon gar nicht. Also es ist auch wirklich ein monumentales Ding. Das ist doch die Wissenschaftsgeschichte ein bisschen enttäuschend, wenn man hört, also das größte Monumental zu sagen, einfach weil da noch nichts gesammelt war, macht sich da jemand dran und sammelt das. Also ich finde das nicht so enttäuschend, ich brauche nicht immer die... Gleichzeitig ist außerdem ist er diesem Düsseldorf insgesamt, Augustus dem Düsseldorf aus... Der Skeptisch, nein, er hat auch also diesen Begriff der also Redensarten verwendet, er also dieses Ideologiekritische, das ist schon angelegt bei ihm. Also es ist eigentlich, wird er zu Recht zu wenig zitiert, finde ich. Frau Pulgorini, bitte. Ja, ich möchte gerne auch eine gute Frage stellen, natürlich darüber schon den Mann viel mehr sagen, aber da haben andere schon gesagt. Und ich hatte schon die Höhe und die Freude, mit Frau Stahler manchmal darüber zu sprechen. Ich weiß, wie tief Sie darüber gearbeitet haben, dass Sie das Augustus Bild nicht nur in der Deutsch-Amtsdeutsch kennen. So meine Frage wäre, was meinen Sie eigentlich über die wesentliche Übereinstimmung zwischen dem Augustus Bild von Edward Meyer und dem zeitgenössischen Augustus Bild von Guglielmo Ferrero, worüber da so Philosophie geschrieben hat? Und ob Sie andere Übereinstimmungen dieser Art kennen, für die beiden ersten Fallen der Entwicklung, die Sie sowieso ausgezeichnet dargestellt haben. Ja, das ist tatsächlich eine sehr auffällige Übereinstimmung zwischen Ferrero und Meyer, die ja also gleichzeitig praktisch zu finden ist, aber doch wohl unabhängig voneinander, wie ich glaube. Also ich habe zwar in der italienischen Literatur Hinweise gefunden, dass Meyer es von Ferrero habe, aber daran, das glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass es dort Beziehungen gibt. Also es hat unabhängig nebeneinander, hat das anscheinend in der Luft gelegen, das haben Sie ja auch am Anfang ausgeführt, dass mit Ferrero wieder das Interesse an der Kaiserzeit hier in Italien beginnt und so ist es eben in Deutschland, dass Meyer die Kaiserzeit sehr positiv eben beerbt für das wilhelminische für das wilhelminische Kaiserreich. Und interessant ist vielleicht, dass in Perth in England auch 1902 ein ganz ähnliches Augustusbild dort bei ihm zu finden ist. Es lag irgendwie anscheinend in der Luft, diese positive Beurteilung des Kaiserreichs. Wollten Sie noch? Bitte, bitte. Non per nazionalismo, precisamente per antinazionalismo, poiché l'illustre professore Christ ha citato Mussolini, mi permetto di ricordare che quando fu eretto uno dei primi monumenti ad Arminio in Germania, ci fu una sorta di concorso internazionale per una poesia latina in onore di Arminio. La gara fu vinta da un latinista italiano, il romagnolo Michele Ferrucci, esule a Ginevra per liberalismo, e precisamente per questo epigramma pro-Arminio fu insultato da un altro romagnolo nazionalista oggi molto, che è stato immeritamente molto celebrato, cioè Alfredo Oriani, che definì Michele Ferrucci un vacuo italiano precisamente perché aveva celebrato Arminio in un epigramma che è una delle più belle cose che siano state scritte in latino nel secolo scorso. Wir danken Frau Dr. Stahlmann und den Beiträgern zur Diskussion, machen nun Pause bis 11 Uhr.